du mich darin erkennst. Schau mir in die Augen, sag mir, was du siehst. Ich will deinen Blick in meiner Seele spüren. Darin